This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen nun einen Hörbericht von einem Schalterraum. Wir schalten um. Herzlich willkommen im Sendestudio von Radio Ostfriesland in Emden. Und Innsbruck. Berlin. Wien. New York City. Los Angeles. London. Hamburg. München. In all diesen Städten hat nämlich der Mann gewohnt, um den es heute geht, Hans Platzgumer. Ein Musiker und ein sehr aktiver Musiker, wie wir noch feststellen werden. Expedition, die Reise eines Underground-Musikers in 540 Kilobyte, heißt ein Buch, das Hans Platzgumer geschrieben hat. Und exklusiv für Coast to Coast hat er uns eine Lesung aufgenommen mit Musikbeispielen. Noch kurze Info zum Musiker selber, der ist so im Alternative Music Bereich zu Hause gewesen und ab Mitte der 90er Jahre auch in der elektronischen Musik. Er hat einige Bands gehabt, zum Beispiel HP Zinker oder Queen of Japan, mit denen er auch weltweit unterwegs war. Nicht nur gehabt. Ja, immer noch. Zum Beispiel mit HP Stungy und ja, Queen of Japan gibt es auch noch, stimmt. Und wir haben uns überlegt, wir erzählen einfach gar nicht so viel, weil er sein Buch so persönlich ist, dass ihr auf jeden Fall eine Menge über ihn mitbekommt. Hans Platzgumer, Expedition. Wir sind Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Ihr hört Coast to Coast. Don't wanna talk about my failures. I don't wanna hide, I lie. It's an old but good misery. Seit ich denken kann, denke ich in Musik, erfahre ich in Klängen. Ich kann nicht anders als hinhören, lauschen, suchen nach Geräuschen, nach Lärm und Stille, nach Melodien und Kakophonien. Es wäre mir stets gleichgültig gewesen, blind zu sein, solange die Welt der Töne, Frequenzen und Harmonien mir nicht verborgen bliebe. Will ich mich auf etwas anderes als das Hören konzentrieren, muss ich krampfhaft versuchen, die Ohren auszuschalten und entdecke gerade dann in einer künstlichen Stille wieder neue Klangerlebnisse, die mich von allen anderen Beschäftigungen ablenken. Es sind vielschichtige Geräusche und ihre ständig variierenden Schwingungen, die in meinem Kopf Kompositionen und subtile Übertöne produzieren. Sie bilden einen wirren Soundtrack, dessen einzelne Komponenten, atonale Frequenzen, dissonante Geräuschfetzen, kleinste pulsierende Rhythmen ständig um meine Aufmerksamkeit ringen und um ihren Platz in der Klanghierarchie kämpfen. Oft sind es minimale Soundpartikel, unauffällige Geräusche, die plötzlich ein reichhaltiges Schema produzieren, Kleinigkeiten, die auf einmal übergroße Bedeutung bekommen. Etwas, das ich vorher gar nicht bemerkt hatte, hämmert sich dann unaufhaltsam und vehement in mein Bewusstsein ein, bekommt Strukturen und rhythmische Betonungen, gibt mir plötzlich eine bisher verborgene Form zu erkennen. Als Kind im Vorschulalter schon wollte ich all diese Hörerlebnisse einfangen. Ich wollte sie, sobald ich die Instrumente und Geräte dafür hatte, festhalten und lernen, sie in Musik umzusetzen. Jeder Windstoß, jeder Straßenlärm, jeder Gesprächsfetzen ließ mich in seiner Musikalität aufhauchen. Das Klappern des Geschirrs meiner Mutter teilte ich mathematisch in Rhythmen ein, ebenso wie das Schnarchen meiner Brüder oder den verhallten Schritt meines Vaters im Treppenhaus. Ich hatte das Glück, inmitten der Stadt in großer Ruhe aufzuwachsen und meine Sensibilität für die Feinheiten der Geräusche weiter ausbauen zu können. Das Kinderzimmer der elterlichen Wohnung in Innsbruck sah ebenerdig auf eine kaum benützte riesige Grünanlage. Kein Summen von Insekten, kein Rascheln der Blätter blieb mir da verborgen. Ich hörte Flugzeuge, Schießstände und Lawinen in der Ferne als dezente Untermalung für abrupte, vordergründige Geräusche wie das Knallen von Türen oder den Lärm aus nachbarlichen Wohnungen. Von den weit über 1000 Konzerten, die ich bis heute gegeben habe, prägten sich nur wenige Momente punktuell in mein Gedächtnis ein. Zu vergänglich, zu verwirrend und zu schnell zur Routine geworden war das Leben on the road. Die normal guten oder mittelmäßig schlechten Erfahrungen waren bald verdrängt von wenigen absurden oder entscheidenden Bildern. Bereits 1982, direkt nach meinem zweiten öffentlichen Auftritt überhaupt, im Alter von 12 Jahren bei einem Sommerfest des Innsbrucker Jugendzentrums MK, wollte ich kurzfristig meine angestrebte Musikerkarriere an den Nagel hängen. Meine Band Johnny X and the Cult Brothers, 8 ambitionierte Teenager, die gerade die Grundschule hinter sich gelassen hatten, wurden bei ihrem Versuch, Jazz und Rock zu fusionieren, nicht ernst genommen. Wir eiferten bereits in diesem Alter amerikanischen Fusion-Größen wie Chick Corea's Return to Forever oder dem Mahavishnu Orchestra nach und konnten es uns gleichzeitig in jugendlichem Überschwang auch nicht verkneifen, Coverversionen wie Hey Hey Vicky zum Besten zu geben. Dadurch wurden unsere Zuhörer, großteils selbst gerade erst stolz mit ersten Barthaaren geschmückt, natürlich ungewollt erheitert. Bald begleitete uns ein schallendes Gelächter aus dem Publikum durch das gesamte Programm, so dass wir kaum noch unsere eigenen Instrumente voneinander unterscheiden konnten. Jeder falsche Ton sorgte für jubelndes Echo aus den Rängen, lauter als das eigentliche Konzert und kräftiger als unsere schräg groovende Musik. Unser Auftritt wurde zu einer komischen Clown-Nummer, auch wenn der Großteil unseres Programms völlig ernst gemeint war. Diese frustrierenden Reaktionen ließen unsere anfängliche Konzentration bald in Enttäuschung umschlagen. Wir überambitionierten Kinder standen als Opfer des eigenen Übereifers vor einer enthemmten Horde belustigter Beobachter, deren Lachsalven schmerzten noch lange in meinen empfindlichen Ohren. Die auf uns gerichteten Zeigefinger, die flachen Hände, die inbrünstig auf Oberschenkel schnalzten, erschütterten ein erstes Mal mein Selbstbewusstsein. Doch sie hielten meinen musikalischen Ehrgeiz nicht auf. Schon 3 Jahre später, im Juli 1985, sollte ich mit meiner neuen Formation Funktaxi oder Funktaxi vor der größten Menschenmenge meiner gesamten Laufbahn stehen. Unsere funkige Version der neuen deutschen Welle hatte einen Tiroler Bandwettbewerb gewonnen und wir durften als Vorgruppe der italienischen Rockröhre Gianna Nannini vor 35.000 Besuchern als erste Musiker in der Geschichte im olympischen Skisprungareal am Innsbrucker Bergisel auftreten. Wir waren unglaublich nervös, als wir nach endloser Warterei endlich durch einen engen Zeltkorridor auf die Bühne steigen durften. In unserer einstudierten Choreografie war geplant, dass wir einzeln mit ausgedehnten Abständen nacheinander auf die Bühne kommen sollten. Dem Saxophonisten, der als erster vor diese unüberschaubare Menschenmenge hinaustreten sollte, versagten jedoch gleich einmal die Nerven und er verweigerte seinen Auftritt. Mit zittrigen Händen mussten wir ihn förmlich auf die Bühne stoßen und zu seinem großen Bedauern dauerte es dann auch noch elendslang, bis er endlich Unterstützung bekam. Denn auch der nächste Musiker wagte den letzten Schritt ins Rampenlicht nur zögerlich. Irgendwann standen wir schließlich gemeinsam draußen, am hellen Nachmittag, von grellen, heißen Scheinwerfern bestrahlt, umgeben von einem Wald von mir großteils noch völlig unbekannten technischen Geräten. Vorsorglich hatte ich mir mit meinen schulterlangen Haaren einen schützenden Vorhang vor meinen Augen errichtet, der meine Sichtweite auf mein Mikrofon und meine Gitarre begrenzte. Nur so, ohne auch nur ein einziges Mal in die Menge zu schauen, traute ich mich überhaupt zu spielen und zu singen. Doch diese ungeheure Menschenansammlung vor mir blieb gespenstisch still. Weder zwischen noch während unserer Stücke konnte ich irgendein zustimmendes oder ablehnendes Geräusch von ihr vernehmen. Während ich von meinen Kiss- oder Queen-Live-Alben nur fanatisches Publikumsgeschrei während der gesamten Konzerte kannte, musste ich zu meiner großen Irritation das Gegenteil, ein absolutes Desinteresse der Zuschauer erleben. Und so wandelte sich meine anfängliche Nervosität langsam in fassungslosen Frust, meine ursprüngliche Begeisterung in Resignation. Gegen Ende unserer Darbietung wollte ich die Sache nur mehr möglichst schnell hinter mich bringen. Ich erhoffte mir kein Echo mehr auf unsere Musik. Da ließ mich das plötzliche Losbrechen tosenden Beifalls, ein unverhoffter Begeisterungsschwall, der auf einmal durch die Menge ging, noch ein letztes Mal durch meine Haare hervorblinzeln. Hatten wir sie endlich geknackt? War unser Funk nun doch bei ihnen angekommen? Bitter enttäuscht musste ich feststellen, dass der Applaus nicht uns galt. Drei Fallschirmspringer waren mit einem Werbebanner im hinteren Bereich der Skisprungarena gelandet und das gesamte Publikum hatte sie jubelnd empfangen. Zehntausende Rücken waren uns zugewandt. Mir wurde ein für allemal klar, dass in Tirol der Sport weit mehr Macht besitzt als die Musik. Mitte der 80er Jahre war das Veröffentlichen von Musik bei weitem noch nicht so einfach wie heute. Es gab keine selbstgebrannten CDs oder MP3s und real existierende Plattenfirmen waren für einen Underground-Musiker aus der österreichischen Provinz in unerreichbarer Ferne. Niemand hätte mir die Miete eines Tonstudios bezahlt. Digitale Home-Studios, wie sie heute jeder Besitzer eines Computers zur Verfügung hat, waren noch nicht erfunden. Scotty, der einzige Mäzen der Innsbrucker Subkultur, stellte meiner Band zwar 500 Schilling, also ca. 35 Euro, zur Verfügung, ein außerordentlicher Betrag, den wir damals kaum anzunehmen wagten und durch welchen wir uns noch jahrelang in seiner Schuld fühlten, doch auch damit kamen wir nicht weit. In diesem Dilemma war der simple Vierspur-Rekorder eines Freundes meine Rettung. Ich erinnerte mich, dass selbst die Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nur mit vier Spuren aufgenommen hatten. Meiner Fantasie und Kreativität schienen plötzlich keine Grenzen mehr gesetzt. Ich spielte mit Natursounds, mit allen greifbaren Instrumenten und Effekten und wollte sie zu einmaliger Popmusik verbinden. Das war das Einzige, was mich interessierte. Die Schule brachte ich so schnell und einfach wie möglich hinter mich. Das Gitarrenstudium am Konservatorium brach ich nach wenigen Jahren ab. Ich wollte kein Virtuose werden, der mit Noten, aber nur wenig mit Musik zu tun haben würde, sondern ein Klangkünstler, ein Soundwissenschaftler, ein Geräuschealchemist. Ich hatte eine Vision. Sie hieß Tod der CD. Die gerade von Sony eingeführte Compact Disc war sofort zu meinem direkten Feindbild geworden, das meinem subkulturellen Empfinden grundlegend widersprach. Ich wollte unabhängige, schmutzige Musik in den Händen halten, kein steril verpacktes, sauber und flach klingendes Massenprodukt, das nur der Bereicherung der großen Konzerne diente. Ich lehnte sie ab, ähnlich wie ich McDonald's boykottierte, in der naiven Hoffnung, weltweite Industrien stoppen zu können. Mitten im ersten amerikanischen Fast-Food-Restaurant, das in der Innsbrucker Innenstadt in diesen Jahren öffnete, steckte ich mir damals den Finger tief in den Rachen und kotzte. Ich übergab mich mitten unter die verblüfften Besucher, in der Hoffnung, sie nachhaltig zu schockieren und von ihrem nächsten Besuch dieser würdelosen, kapitalistischen Esskultur abzuhalten. Leider wurde infolge nur ich selbst von meinem nächsten dortigen Besuch abgehalten, als ich das Lokal mit Handzetteln und Bildern von geschlachteten Kühen und Viehtransporten wieder betreten wollte. In meiner Agitation gründete ich auch den erfolglosen, an seinem Höhepunkt jedoch immerhin exakt 23 illuminierte Mitglieder zählenden Club der vereinten CD-Feinde und veranstaltete jämmerliche öffentliche CD-Zerstörungen, für die ich leider nur so wenige CDs zusammenbrachte, dass kaum jemand von diesem erbärmlichen Haufen Plastik Notiz nahm, auf das ich mit einem Hammer einschlug. Vor allem aber arbeitete ich an meiner ersten Langspielplatte. Nach einigen Kassetten meine erste richtige Veröffentlichung, komplett eigenständig produziert und gestaltet, wirklich independent sollte sie sein, mit allen verfügbaren Instrumenten und technischen Mitteln eingespielt. Ich hatte die Produktion mit geliehenem Geld meiner Großmutter finanziert. Zur Rückzahlung kam es leider nie. Tag für Tag hatte ich mich in den Proberaum geschlichen, dort alle Instrumente selber eingespielt und dann verfremdet, soweit es meine Technik und Fantasie erlaubten. Die 18 Stücke des Albums sollten alles beinhalten, was unserer damaligen Untergrundmusikszene vorschwebte. Kurze, prägnante, verzerrte Popsongs mit rebellischen Texten und jeder Menge Beipackmaterial wie Sticker oder Poster. Da ich nicht unnötig in Schulstunden wertvolle Zeit verlieren wollte, meldete ich mich zum Abitur in Kunsterziehung an, um dabei gleich auch an der Gestaltung des Covers arbeiten zu können. All dies geschah in absolut geheimer Mission. Niemand hatte bis dahin autark in Innsbruck eine eigene Langspielplatte herausgebracht. Ich wollte den absoluten Knalleffekt. Urplötzlich, aus dem Nichts heraus, alle mit meinem eigenen stolzen Werk überraschen. Den wenigen Gastmusikern, die an 2-3 Stellen Instrumente übernommen hatten, die ich nicht selber hätte spielen können, gab ich keinerlei Information darüber, dass ich ihre Aufnahmen zu veröffentlichen gedachte. Nach gut einem Jahr dieser klammheimlichen Albumproduktion bekam ich eines Tages dann die Testpressungen zugeschickt. Ich konnte es kaum fassen. Jetzt stand der Verwirklichung meines größten Traums tatsächlich nichts mehr im Weg. Nur wenige Wochen später hielt ich dann meine erste Langspielplatte. Also das, was niemand in meinem Umfeld auch nur zu träumen gewagt hätte, überglücklich in den vor Aufregung schwitzenden Händen. Im lokalen Programmkino Cinematograph organisierte ich den Termin für die Record Release Party. Jetzt hatte es offiziell begonnen, mein extrovertiertes Leben als öffentlicher Musiker. I couldn't hang around, everything was so fine. I was boring and I wasted my time. I didn't hang around, I changed my hassle and I thought it was real. But I never did anything away from it, oh no. I never did anything away from it, oh. I never did anything away from it, oh no. I never did anything away from it, oh. Expedition Hans Platzgumer. Wir sind noch am Anfang, aber doch mittendrin bei seiner Reise. Und genau, ihr seid bei Coast to Coast. Wie ihr wisst, wenn ihr von Anfang an dabei seid oder ansonsten jetzt nochmal hört, hören wir eine Lesung, eine Buchlesung, eine Autorenlesung sogar von Hans Platzgumer. Sein Buch Expedition ist im Scarabeus Verlag erschienen. Und auf unserer Internetseite könnt ihr euch den Link dazu ansehen und euch das Buch kaufen. Sehr empfehlenswert. Die Adresse lautet? Unsere Internetseite www.coastradio.de. Genau. Yes. Die Musik, die heute in der Sendung läuft, stammt ebenfalls von Hans Platzgumer bzw. von seinen Bands. Genau. Und wir wollen keine Zeit verlieren und machen gleich weiter. 1988 führte uns eine 10-tägige Platzlinger Tournee in die damals noch streng verschlossene DDR. Bereits bei der Einreise in Berlin-Mitte genoss ich es, den düster dreinschauenden Grenzbeamten auf meiner Gitarre etwas vorspielen zu müssen, um meine Fähigkeiten als ausgebildeter Musiker zu beweisen. Alles war still und grünlich-grau um mich herum in dieser trostlosen Beamtenstube, die bei dem knappen Tageslicht, das die versmockten Wintertage in Ost-Berlin erlaubten, in flackerndes Neonlicht getaucht war. Streng beobachtet von Zöllnern mit Kalaschnikows an ihren Hüften, öffnete ich meinen, mit Aufklebern von den Dead Kennedys bis Slime verzierten Gitarrenkoffer. Meine Papiere waren bereits als ebenso echt eingestuft worden, wie die Möglichkeit meiner Absicht, Drogen, Falschgeld oder Waffen ins Land zu schmuggeln, als falsch. Also musste ich mir nur noch ein kurzes, geeignetes Stücklein einfallen lassen, um meine Musikalität zu bezeugen. Nun gehörte es leider immer schon zu meinen Eigenheiten, dass mir genau in solchen Momenten rein gar nichts einfiel, was ich auf den 6 Saiten einer Gitarre vortragen konnte. Bei jedem Lagerfeuer oder Familienfest kippte ich in diese gespenstische Leere, in der ich mit meiner Gitarre genauso wenig anfangen konnte wie mit einer rostigen Laubsäge. Kein einziger Akkord will mir in solchen Augenblicken in den Sinn kommen. Weder die rechte noch die linke Hand scheint sich dann auf den Saiten zurechtzufinden. Und so begann ich in der von kaltem Nikotin geräucherten DDR-Beamtenstube 1988 plötzlich heftig zu schwitzen und zermarterte mir unter immer ungeduldiger auf mich herunterschauenden Blicken mein vollkommen entleertes Gehirn. Zu guter Letzt fiel mir in meiner Panik nur das ödeste aller Gitarrenriffs ein, das die Rockmusik in ihrer langen Geschichte hervorgebracht hat. Schüchtern und zitternd schlug ich leise 3 einfallslose Akkorde an und trug meinem Publikum Deep Purple's Smoke on the Water vor. Dieses stupide Riff, das ein jeder Gitarrist meiner Generation als allererstes erlernt hatte. Glücklicherweise befriedigte diese traurige Performance die protokollarische Neugier der Zollbeamten. Und mit eisernem Kopfnicken und einer robotischen Handbewegung wurde ich durch ihre Schranken ins versperrte Land gewiesen. In jedem Tourtagebuch sammeln sich unweigerlich Geschichten über Zollkontrollen, verweigerte Einreiseerlaubnisse und Ganzkörperdurchsuchungen. Auch ich mit meinem blassen und untergewichtigen Äußeren schien seit eh und je wie ein drogensüchtiger Krimineller zu wirken, so dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, wie oft mir latexbehandschuhte Finger eines Zöllners die nackten Arschbacken inspizierten und unser Tourbus in den schwindelerregenden Höhen europäischer Zollgaragen schwebte. Durch derlei Zwischenfälle wurden nicht nur einige Soundchecks verpasst, sondern auch jede Menge Stresshormone freigesetzt. Denn oft genug schlug der anfängliche Spaß der Sache schnell in Generve und die schweißtreibende Angst um, dass ein vergessenes illegales Kräutchen und unverzolltes Merchandising oder die nicht existente Arbeitserlaubnis doch zu einem ernsten Problem werden könnten. Besonders der als Tourist getarnte Eintritt ins Vereinigte Königreich erwies sich jedes Mal aufs Neue als Hürde. Selten klappte die reibungslose Ausstellung der Arbeitsbewilligung. Doch wir kannten diese Prozedur und die nötigen Tricks bereits von unseren zahlreichen Ein- und Ausreisen in den USA, wo wir uns immer schon als Touristen ins Land geschwindelt hatten. Die Hornhäute der Gitarristenhände und alle anderen Indizien musikalischer Aktivitäten mussten dann versteckt. Der nicht professionelle Gebrauch des mitgeführten professionellen Musikerbedarfs umständlich, mitunter auch höchst abenteuerlich erklärt werden. Doch im Herbst 1993 gelang es einem Zollbeamten in London Heathrow, mit feinstem britischem Humor sanft Rache an den andauernden Irreführungen seiner Kollegen zu nehmen. Es begann wie eine typische Routineaktion der damals ständig grenzüberschreitenden Happy-Zinker-Tourneen. Wir erhielten die Information, dass die Arbeitserlaubnis zu spät bearbeitet wurde und wir uns mit Touristenvisa ins Land schmuggeln sollten. Da wir gerade zuvor eine längere Tourunterbrechung und uns in verschiedenen Himmelsrichtungen zerstreut hatten, flog Happy-Zinkers Schlagzeuger David Wasik allein mit seinem Equipment von New York City nach England, während die anderen Bandmitglieder mit dem Van über Dover einreisen wollten. Was David jedoch nicht wissen und ihm auch nicht mehr mitgeteilt werden konnte, war, dass die Papiere mit der Arbeitserlaubnis in letzter Minute doch noch ausgestellt wurden und schon zu den jeweiligen Grenzstellen durchgefaxt waren. Zu diesem Zeitpunkt saß David bereits im Flugzeug und bereitete sich auf seine Lügen und Ausreden bei der Einreise vor. Der englische Zöllner, inzwischen bestens informiert über David Wasicks Arbeitsreise, wunderte sich daher nicht schlecht, als David ihm erzählte, dass er nur ins schöne Britannien gekommen sei, um Urlaub zu machen und Freunde zu besuchen. Mit Schweißperlen auf der Stirn versuchte David ihm glaubhaft zu machen, dass 23 Paare Drumsticks, Schlagzeugbesen und Paukenschlägel nur deshalb mitgeführt wurden, damit er als purer Hobby-Drummer nicht aus der Übung kommen würde, während er sich am Brighton Beach die spärliche Oktobersonne auf dem Bauch scheinen zu lassen gedenke. Die 20 Kilo schwere Beckentasche hätte er nur im Gepäck, weil die feinen und teuren Paiste-Symbols in der New Yorker Wohnung während einer zweiwöchigen Abwesenheit leicht einem Einbrecher zum Opfer fallen könnten. Die Ironie der Situation wurde vom Zöllner in vollen Zügen genossen, der arme David grinsend schikaniert und 5 Stunden lang an der Einreisestation festgehalten. Aber David blieb standhaft und versicherte überzeugend, dass das mitgeführte Fußpedal nur dem Gelenkstraining diene. Damit dürfte diese wunderbare, mit dem Mut der Verzweiflung gestaltete Vorstellung auch für den britischen Zoll ihren Höhepunkt überschritten haben. Urplötzlich hielt der Zöllner triumphierend das so wichtige, aber David völlig unbekannte Fax in die Luft und fragte mit einem höchst zufriedenen Grinsen: "So, why do we have a work permit for you then?" Jede Silbe ließ er sich genüsslich und süffisant auf der Zunge zergehen und öffnete dem verdutzten Schlagzeuger einladend das Tor zum britischen Königreich. Zufällig rannte ich in Manhattans 6th Avenue in einen alten Bekannten, Eric LeMasters, einen A&R-Mann, also den für Artists and Repertoire zuständigen Koordinator eines Record-Labels. Er hatte gerade für die neu gegründete, mit Geld gesegnete Plattenfirma Energy Records zu arbeiten begonnen. Und da er an meine Kreativität glaubte, bot er mir unter besten Voraussetzungen eine Zusammenarbeit an. Ich hatte Vertrauen in ihn. Seine Kompetenz und sein Wille, H.P. Zinker endlich in die oberste Liga der amerikanischen Alternative-Szene zu hieven, waren offensichtlich. Frohen Mutes und mit frischer Energie gingen wir ins Werk. Wir handelten einen langen Vertrag aus, warfen die H.P. Zinker Best-of-Compilation Staying Loose als strategische Vorbereitung auf den US-Markt und begannen den Weg zu ebnen für das nächste große Studioalbum der Band. Energy Records war, was mir zuerst nicht bewusst und wohl auch einfach egal war, eine mehr oder weniger fiktive italo-amerikanische Firma, die hauptsächlich mafiöser Geldwäsche und dem Zeitvertreib der beiden reichen, aber trotzdem zukunftslosen Söhne ihres Präsidenten diente. Dieser, ein schicker, älterer Herr namens Mr. Coronia, hatte eine souveräne Ausstrahlung und eine stolz behaarte Brust unter seinem hauchdünnen Seidenhemd, durch das man ständig dicke Bündel großer Geldscheine durchschimmern sah. Es war wie in einem guten Martin Scorsese-Film. Wir bekamen in ihrem Penthouse-Office über den Dächern von Midtown Manhattan $100-Noten zugesteckt, um ein Stück Pizza zu holen, wurden auf Ledersofas und in Limousinen hofiert, unterschrieben schließlich einen dicken Plattenvertrag und bekamen alle Zeit, Freiheit und Mittel, die wir forderten. Meinem persönlichen Triumph stand nichts mehr im Weg. Ohne Zeitdruck und Einschränkungen entstand 1994-95 in New Yorker und Hamburger Studios unser letztes Album, At the Mountains of Madness. Wie besessen arbeiteten wir 2 Jahre daran, mischten 48 Kanäle mit allen erdenklichen akustischen und elektrischen Instrumenten sorgfältig ineinander und opferten unsere gesamte Zeit dieser einen Sache. Am Ende der aufwendigen Produktion, am Gipfel dieser Berge des Wahnsinns angekommen, hatte ich endlich gesagt, was ich immer hatte sagen wollen. Meine jahrzehntelange Expedition hatte ein vorläufiges Ziel erreicht. Und dann war Schluss. Absolut Schluss. Denn just in diesem Moment brachen alle ökonomischen Strukturen um uns herum zusammen. Zuerst wurde Eric LeMasters, unser A&R-Mann, der einzige, der in dieser Firma tatsächlich eine Ahnung von seiner Arbeit hatte, von einem Tag auf den anderen entlassen. Er hatte mit professioneller Hand die junge Firma solide aufgebaut, was Mr. Coronia ihm nun damit dankte, dass er LeMasters leitenden Posten an seine beiden Söhne weitergab, wo diese sich nun erst einmal ins gemachte Bett legen und eine Weile auf seinen Lorbeeren ausruhen konnten. Beide hatten es bereits in der Navy zu nichts gebracht, außer zu einer steilen Drogenkarriere. Der eine, ein verweichlichtes Muttersöhnchen mit langer, gepflegter Mähne, von einem Tagtraum milde in die nächste Vision gleitend. Der andere, ein robuster, unberechenbarer Speedfreak, mehr Pitbull als Mensch, der stets für jede Untat gewappnet schien. Let's kick ass war das Motto, das er wie viele seiner Landsleute aus der amerikanischen Verfassung herausgelesen zu haben schien. Beide waren sie große Heavy-Metal-Fans und wurden nun, auch wenn sie absolut keine Ahnung von diesem Gewerbe hatten, von ihrem Vater mit der Führung einer großen Plattenfirma beschenkt. Mit diesen beiden neuen Heads of A&R dauerte es selbstverständlich nicht lange, bis die Firma ins Bodenlose abstürzte und bald spurlos von der Oberfläche verschwand. Uns blieb nur noch in einer Nacht- und Nebelaktion mehrere Kartons unserer eigenen CDs aus der Konkursmasse des Büros zu retten. Thank you. 1995 startete ich meine persönliche, neue elektronische Musiklaufbahn mit Mischformen, mit Kombinationen der neuen Elemente, mit meiner gewohnten Art zu produzieren. Ich suchte zuerst nach einer Idee, nahm dann ein Demo auf und schichtete schließlich nach und nach neue Spuren übereinander. Dabei setzte ich zuerst den Sampler oder Computer, gleich wie meine alte Gitarre oder meine Stimme ein und dachte strukturell nach wie vor in Strophen, Refrains und C-Teilen. Wahrscheinlich, weil mein Rock'n'Roll-Heart immer noch zu heftig in meinem Inneren pochte, wollte ich diesen elektronischen und digitalen Maschinen wie einer von Hand gespielten Gitarre das Fühlen beibringen. Nur hatte ich dabei ihre eigenen maschinellen Seelen noch nicht erkannt. Ich wollte diese Maschinen schlicht wie Menschen musizieren lassen und übersah, dass sich ihre wahren Qualitäten auf einer ganz anderen Ebene befanden. Noch hatte mein Ohr ihre mechanische Kraft, ihre grenzüberschreitenden Potenziale nicht begriffen und ich ihr Eigenleben nicht erkannt. Noch gänzlich mit Spurenelementen der Idee eines genialistischen Klangzauberers durchzogen und somit belastet, wollte ich sie zu meinen Sklaven machen und hatte noch nicht erfahren, dass sie gerade dort besonders wertvoll werden, wo sie sich der menschlichen Kontrolle entziehen und ihre eigenen, ungeplanten Wege gehen. Paradoxerweise rutschte nun gerade zu jener Zeit, als ich mich endgültig vom Ballast des Rock-Business, den Tourneen, dem Star-Gehabe, der totalen Vermarktung und Kalkulation befreit hatte, die europäische Elektronikszene, in die ich eingetaucht war, immer mehr in Schemata der vermeintlich glitzernden Rock-Welt ab. Was ich an ihrer Andersartigkeit so bewundert hatte, war sie nun plötzlich im Begriff, über Bord zu werfen. Ein breites Publikum hatte inzwischen Interesse an elektronischen Künstlern und DJs bewiesen. Und in den Hitparaden, auch jenseits der Dancecharts, häuften sich die Überraschungshits von Techno, House, Trip-Hop oder Drum-and-Bass-Acts. Die Firmen, die mit elektronischer Musik handelten, hatten Blut geleckt an Reichtum und Erfolg und sich als große Industrie breit gemacht, deren Verwertungsprinzipien der harten Schule des Rock-Business um nichts nachstanden. Die anfängliche Anonymität und Nüchternheit elektronischer Produktionen, also genau das, was ihnen solch eine einzigartige Freiheit und Unbeschwertheit geschaffen hatte, war bei den meisten größeren Labels, Booking-Agenturen, Promotern oder Managern inzwischen Schnee von gestern. Jetzt wurden auch hier alle Register gezogen, Produzenten gesigned, gekauft und gewinnbringend wieder weiterverkauft. Junge Künstler wurden auf DJ- oder Halb-Playback-Tourneen und Promo-Tours verbraten, aufwendige Promo-Fotos und Videos angefertigt, Images erzeugt und Fanartikel angefertigt. Mit einem Dominoeffekt zog sich die Entwicklung von den kleineren Firmen bis hin zu den großen. Alle wollten ihr Stück vom Kuchen. Was irgendwo einmal funktioniert hatte, sollte auch auf der nächst höheren Stufe nicht schiefgehen. Anfang 1997 stand ich verdutzt im ausverkauften Mojo Club auf der Hamburger Reeperbahn, als viele Hunderte von trendy Menschen, Szenevolk und Party-People innerhalb und in langen Schlangen auch außerhalb der Halle einer leeren Bühne mit zwei leeren Plattenspielern zujubelten. Mein Kollege Richard Dorfmeister erschien und konnte sich vor der ihm entgegengebrachten Kruder- und Dorfmeister-Mania kaum retten. Unter frenetischen Begeisterungsrufen holte er langsam eine Schallplatte aus seinem Plattenkoffer und bewegte den Arm des Plattenspielers über die Rillen. Wohl selbst verblüfft über solche Hysterie, setzte er genüsslich die Nadel auf die Platte. Als die Musik ein völlig unspektakuläres Trip-Hop-Stück, nun erschallte, ging ein Kreischen und Brausen durch die hypnotisierte Menge, die sogleich zu tänzeln und juchzen begann. Er hatte es tatsächlich geschafft. Er konnte einen Plattenspieler bedienen und hatte damit bewiesen, dass er ein wahrhaftiger DJ, ja, ein Halbgott war. Er wurde belohnt für so viel Raffinesse, indem er die folgenden 6-7 Minuten lauthals abgefeiert wurde. Er selbst stand nur tatenlos da und beobachtete abwechselnd das ausrastende Publikum und die auslaufende Schallplatte. Als das Stück mit einem Fade-out verklungen war, begleitete ihn tosender Applaus, während er sich in aller Seelenruhe niederbeugte und eine weitere Platte aus seinem Koffer zog. Als sich auch hier dasselbe verrückte Spiel wiederholte und mir die Luft zu heiß, der Platz zu eng und der Begeisterungslärm zu laut wurde, verließ ich den Ort und machte Platz für einen weiteren glücklichen Menschen, der sich nun in die schwitzende Menge hineinzwängen durfte. War ich zu einem Tribute to Freddie Mercury Festival im Wiener Prater eingeladen worden und hatte als großer Queen-Fan stolz und voller Vorfreude das Engagement angenommen. Nur wusste ich auch, dass kein Mann in meinem Umkreis, keinesfalls ich selber, die Fähigkeit besaß, Freddie Mercurys Stücke akzeptabel zu interpretieren. Wie gelegen kam da meine Freundin Katrina Shaw, die ich gerade erst kürzlich als frisch aus Schottland gekommene Studentin an der Münchner Kunstakademie kennengelernt hatte. Zwar hatte sie noch nie zuvor in einem professionellen Rahmen gesungen, doch schnell entdeckten wir gemeinsam ihr Talent und ihre großartige Stimme. Mit ihrem zuerst noch schüchternen, vorsichtigen, später dann aber immer lasziveren und abgebrühteren Gesangsstil, der mit seiner Entfaltung ein breites musikalisches Spektrum abdecken sollte, stellte sie die Stücke Mercurys in ein neues, faszinierendes Licht. Der Auftritt im Wurstelprater wurde ein großer Spaß und voller Erfolg. Ohne jemals zuvor an eine Plattenkarriere mit diesem Projekt gedacht zu haben, hatten wir schnell das erste Album Mercury Rising für das Wiener Elektroniklabel Angelika Köhlermann produziert, dessen Mentor Tex Rubinowitz uns zu dem Bandnamen und unserer daraus folgenden japanischen Verkleidung verhalf. Angelika Köhlermann hatte nämlich bis dato nur japanische Künstler veröffentlicht. Und wenn schon nicht echt, dann sollten wir wenigstens vorgetäuscht in dieser Linie bleiben. Queen of Japan hatten sich quasi selbst geboren und sollte von da an bis heute seine eigenen, unvorhersehbaren Wege gehen. Eine abenteuerliche Reise durch Zufälligkeiten, überraschende Höhepunkte und Peinlichkeiten, die unsere Alter Egos Joe Ashito, ich, und Koneko, sie, stellvertretend für uns unternahmen. Während wir sie wie anti-autoritäre Eltern nur still begleiten mussten, ihre Durststrecken erduldend und ihre Erfolge genießend. Queen of Japan wurde bald zu einem Trio erweitert. Jason Arigato, wie sich das dritte Bandmitglied, mein alter Münchner Kumpane Albert Pöschl am Bass, nun nannte, war maßgeblich an unserem Millenniums-Dauerbrenner, einer unterkühlten Elektroversion des diskofizierten Kiss-Rockers I Was Made for Loving You, beteiligt. Die besonderen Hitqualitäten dieser schnell produzierten Nummer sollten sich im Laufe der kommenden Monate und Jahre weltweit herumsprechen und auf unzähligen Dancefloors und Kompilationen standhaft beweisen. Plötzlich war Queen of Japan in aller Munde. Der unschuldige Spaß, sich als japanische Techno-Musiker auszugeben, trug sich von selbst hinaus in die Welt und wir folgten belustigt seinem Ruf, ohne ihn jemals richtig ernst zu nehmen. Da gaben japanische Freunde von mir gefälschte Telefoninterviews mit strengem japanischen Akzent, große Features mit erstunkenen und erlogenen Fakten über die Herkunft der Band erschienen in Hochglanzmagazinen. Und die Platten verkauften sich ohne jegliche Promotion wie von selbst. So gehen und gingen wir in dieser Besetzung, bewaffnet mit Minidisc-Player, Gitarre, Bass und Mikrofon, voller Vergnügen und Stolz einer Vielzahl von internationalen Konzertengagements nach. Selten hielt dabei jedoch die Darbietung auf der Bühne, wenn auch meistens durch die Playback-Musik von Band noch gerettet, das, was unsere Platten versprochen hatten. Diesen Missstand versuchten wir durch eine exzessive Erotik-Performance auszugleichen, was herrlich amüsante Momente mit sich brachte, oft jedoch auch völlig in die falsche Richtung zu kippen drohte. Koneko und Joe Ashito räkelten sich in lasziven Bewegungen wie Kontorsionisten durch ihr Set. Sämtliche Songs handelten ausschließlich von allen möglichen und unmöglichen Arten, Abarten und Unarten des Sex. Und wir mimten ihre Texte mit großer theatralischer Überzeugung. Nicht selten liebkosten wir die Monitorboxen, Mikrofonständer oder meine Gitarre, schlängelten uns am Boden durchs Publikum und unter unseren eigenen Beinen hindurch. Zwischen den Stücken verstrickten wir uns in lange, mehrsprachige Monologe und Dialoge über frei erfundene sexuelle Vorlieben und erotische Tatsachen und Ammenmärchen. Jason Arigato, unser stummer Bassist, stand bei all diesen Eskapaden meist regungslos neben uns und beobachtete das Geschehen in seinem schweißgetränkten, beinahe schon zerfallenden silbrigen Kettenkostüm. Verschmitzt formte er seine bordeauxrot bemalten Lippen, um die sich der dick aufgetragene Lippenstift verschmiert hatte, zu einem Lächeln. Und auch das verdutzte, cool blasierte Club-Publikum nahm üblicherweise wenig Anteil an unserer stimulierenden Darbietung. Es war irritiert und verwirrt, fühlte sich oft sogar zum Narren gehalten und zeigte meist keinerlei Reaktion. Man wusste nicht, ob man unsere Show als sexismuskritische Kunstperformance ernst nehmen sollte, ob sie einfach nur lächerlicher Humbug war oder ob wir etwa gar wirklich geile und perverse Sexfreaks waren. White horse. If you wanna ride, wanna be rich. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland mit einer Lesung und Musik des Künstlers Hans Platzgumer. Wir legen euch schwerstens ans Herz sein Buch Expedition, im Scarabeus Verlag erschienen, auf unserer Internetseite www.coastradio.de haben wir das Buch auch verlinkt. Könnt ihr euch die ISBN-Nummer und weitere wichtige Informationen, die zum Einkauf hilfreich sind, holen. So sieht's aus. Außerdem ist die gesamte Session vom Hans Platzgumer, die er für uns aufgenommen hat, ein wenig länger, als es unsere Sendezeit erlaubt, über den Äther zu pusten. Deswegen findet ihr die komplette Session dann im Internet, ebenfalls auf unserer Website coastradio.de. Da steht dann, wenn alles klar geht, ab morgen die MP3 von der Sendung heute. Jo. Wir hören uns wieder am 3. Januar. Und bis dahin, macht's gut. Für euch am Mikrofon waren Adrian Barne, Franz Hahnemann und Hans Platzgumer. Die jährlichen Tourneen mit Shinto durch Japan, diesem wunderbaren Land der pflichtbegeisterten Fans und großzügigen Organisatoren, bereiten mir für gewöhnlich allergrößte Freude. Doch auch in Japan waren die schönsten Strophen die Katastrophen. So ereignete sich am 29. Mai 2002 im Kyoto Metro Club ein merkwürdiges, blutiges Spektakel. Dieser schöne kleine Club, in einer ehemaligen U-Bahn-Station untergebracht, war so etwas wie unser Stammclub in Japan geworden. Denn die alte Kaiserstadt Kyoto hatte uns mit ihrer Eleganz mehr in ihren Bann gezogen als das zubetonierte Tokio oder Osaka mit seinen 24 Stunden Kaufräuschen. Wir spielten nach herrlichem Essen ein gutes Konzert vor begeistertem Publikum. Alles schien wunderbar zu funktionieren, bis sich meine aufgeheizte Laune beim vorletzten Stück derartig übersteigerte, dass ich bald in vollster Ekstase vor oder eher noch unter den Fans am vorderen Bühnenrand lag und improvisierte englische und japanische Textzeilen ins Mikrofon brüllte. In meinem Übermut riss ich meinen Tisch mit allen sich darauf befindlichen elektronischen Instrumenten um. Das scharfkantige Mischpult stürzte auf mich herab und rammte seine spitze Kante tief in meinen Schädel. Ich hörte ein dumpfes Dröhnen. Mir wurde warm und kalt zugleich. Doch ich raffte mich nach kurzem Schock wieder auf. Schon spürte ich, wie mir eine warme, dicke Flüssigkeit von der Schädeldecke in die Augen rann. Mir wurde schwindlig. Ich merkte, dass es weder Schweiß noch Bier sein konnte. Doch noch stand ich, wild gestikulierend und durch mein aufgepeitschtes Adrenalin noch heftiger erregt, versuchte ich taumelnd den Song zu Ende zu spielen. Schwankend schrie ich in mein Mikrofon und mit jeder Silbe tropfte neues Blut aus meinem Kopf. Dann musste ich niedergebrochen und weggetragen worden sein, denn ich fand mich plötzlich auf einer Bank im Backstage-Raum liegend wieder. »The show must go on« kam mir als erstes in den Sinn. Wie tollwütig sprang ich auf und rannte mit blutverschmiertem Gesicht und klaffender Kopfwunde zurück zur Bühne, um die Zugabe mitzuspielen, die Kami Tokuchiro, mein Kollege, inzwischen alleine angestimmt hatte. Doch mit dieser Grand Guignol-Gruselshow verstörte ich endgültig das japanische Publikum, das an solch blutige Darbietungen nicht gewöhnt war und dementsprechend mit Schrecken auf meine Gore-Performance reagierte. Unsere zuvor noch begeisterten Fans zogen sich vom Bühnenrand zurück und zeigten mit dem Finger, die andere Hand beschämt über den Mund gehalten, auf diesen wahnsinnigen Europäer, der sich auf der Bühne zuckend in eine blinde, blutige Rage hineingewirbelt hatte. Sie bekamen Angst vor mir, denn ich erweckte nun wohl den Eindruck, dass ich gefährlich sein konnte. Wenig später lag ich wieder im Backstage-Raum. Zum Glück fanden sich ein Dolmetscher und eine kompetente Krankenschwester, um mich notdürftig zu verarzten. Mit großem Kopfverband durch den das stockende Blut durchschimmerte, wurde ich ins Hotel eskortiert. Erst im Morgengrauen kam ich langsam wieder zu mir und schluckte Schmerztabletten. Tanoshii ne, subete no mono ga kuzure saru, yagate dare mo ga inaku naru, nani ka uki uki shite konai kane, dakara mou wou sukoshi, mo ga ite itai dake sa, sa wa minna de te wo agete, kao wo ikitsurase yo, keiren. Isangiyoku keiren, kimochiyoku keiren, minna nakayoku keiren, keiren. Isangiyoku keiren, kimochiyoku keiren, minna nakayoku keiren. Im August 2003, dem offiziell heißesten europäischen Sommer seit 1811, war das westliche Frankreich unser Ziel, wo ich mit meiner neu zusammengestellten Band in den gigantischen Probestudios de Vircourt die Live-Umsetzung meines Convertible-Albums erarbeiten wollte. Ich hatte mir eine herrliche Verbindung aus Familienurlaub, konstruktiver Probearbeit und einem Wiedersehen mit alten französischen Freunden vorgestellt. Doch auch in Westfrankreich tobte die Hitze, la canicule, und machte ein Leben außerhalb des frostig klimatisierten Proberaums oder des Autoinneren praktisch unmöglich. So wie es mich ein Jahrzehnt zuvor vom sonnigen Los Angeles ins regnerische Hamburg gezogen hatte, so zog mich auch in dieser französischen Hitzewelle nun eine andere, eine fremdartige Welt magisch an. Den Nordpol wollte ich bereisen. Diese Idee setzte sich in meinem Kopf fest. Ich sehnte mich nach Eis und nach der in ihm gefrorenen Stille. Ein Whiteout wollte ich der glimmenden Hitze entgegenstellen. Vom Nordpol erhoffte ich mir eine Pause von meinem aufgeregten Treiben, einen Fixpunkt inmitten all dieser Personen und Pseudonyme, die ich war und nicht immer war. Ich fühlte, dass ich dem Erdmagnetismus schon immer unterworfen war, auch wenn ich das nie verständlich würde beschreiben können. Wie die Nadel eines Kompasses zog etwas in mir in Richtung des nördlichen Pols. Er war die Leere, er war das weiße Ziel, er war mein Knight in the Opera. Er verkörperte das Nichts, das meine Energie jedes Mal wieder hatte aufladen können, ohne dass ich es kannte, ohne dass ich es verstehen konnte. Er sollte mein Wirt sein und ich sein Parasit. Seine kristalline Klarheit und Weite wollte ich erfahren. Dieses menschenleere, glasklare Ziel wollte ich erreichen. Und doch nicht gleich erreichen, weil ich es als Zielpunkt nicht verlieren, als Wunschtraum nicht an die Wirklichkeit verschenken wollte. Ich möchte die wattierte Weite des hohen Nordens hören. Meine Musik in ihren stummen Schneefall kleiden. Ihre unendliche Leere soll mich umschließen, das Gegenstück bilden zu den komprimierten 540 kb, die mein Musikerleben jetzt gerade einmal misst. Diese minimale Datenmenge eines Audiofiles, das nur gut 3,5 Sekunden digitaler Musik entspricht. Ein 3,5-sekündiges Geräusch in Stereo. Mit all seinen natürlichen und hineingehörten Übertönen. Ich will es in diesen großen, weißen Raum arrangieren. Nicht geloopt. Keine oft wiederholte Klangschleife darf diese kurze Musik sein. Nur einmal von vorne nach hinten wird sie abgespielt und nicht weiter verfremdet. Ein kurzer, einmaliger Klang. Gut ausgepegelt, in seiner höchsten Dichte, in seiner überzeugendsten Form. Einmal nur. Und dann, elektronisch verhallt, mit einem langen digitalen Abklang, einer sanft auslaufenden Hüllkurve, wird er alle Frequenzen, die er fassen konnte, vereinend, sich langsam, ganz unmerklich wieder ausdünnen, einfügen in das große, weiße Nichts. Hineinschweben in die beinahe schon luftleere Stille, bis er vergessen ist, unhörbar, unsichtbar, unfühlbar, wie alle anderen Klänge, die vor ihm schon kamen und nach ihm noch kommen sollen. Feel before you rise, the world's wide open with your eyes still closed. In the darkness shines the night, it carries images you thought were lost. In the morning light, in the morning light, in the morning light, in the morning light. It's calm before the storm, a gentle breeze so softly moving through. The realm of dreams still rules the mind. What you need to know is there to find. In the morning light, in the morning light, in the morning. Outside world, right below the borderline, drifting through the pages of the storybook.